Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Es ist wieder kurz nach eins und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt plötzliches Ende meiner Karriere. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in ihrem Beruf schon einmal beachtlichen Erfolg erlebt haben, egal in welchem Beruf, aber dann durch ein unerwartetes Ereignis alles Erreichte wieder verloren haben. Vielleicht durch einen Unfall, einen Todesfall, durch einen schwerwiegenden Fehler, den man selbst gemacht hat oder schlichtweg einfach durch Pech, das man gehabt hat. Also plötzliches Ende meiner Karriere, unser Thema heute, wenn ihr gerne mir eure Geschichte erzählen wollt. Ich bin gespannt. Unsere Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Doris und Doris ist 65. Guten Morgen, Doris. Hallo Domian. Ja. Meine Güte, das ist ja toll, dass ich mal durchgekommen bin. Super toll. Na, ich freue mich, dass du da bist. So. Ja. So, plötzliches Ende meiner Karriere. Dazu rufst du an. Ja, und zwar, ich bin also jahrelang, ich habe also studiert. Ich bin Diplom-Textilingenieurin gewesen. Ja. Und habe studiert in Mönchengladbach damals, sechs Semester. Mhm. Und habe also jahrelang, also kann man sagen 35 Jahre in meinem Beruf, wunderbar gearbeitet. Mhm. Was hast du genau gemacht im Beruf? Ich habe Stoffe ausgesucht, bin zu Messen gefahren, habe in der Bekleidungsindustrie Auszubildende gehabt und habe Messen besucht und habe mich also informiert über alles Mögliche, was in der Mode so üblich ist. Ja. Also in der Damen-Oberbekleidung kann man sagen. Also ja? im Herstellungsbereich. Genau, ja. genau. Und ich hatte zum Schluss, also ich habe die letzten 18 Jahre in einer super tollen Firma gearbeitet, hier im ostwestfälischen Raum, kann man ja so sagen, und habe ein Einkaufsvolumen gehabt, das war zu D-Mark-Zeiten noch, von ungefähr so 25 Millionen D-Mark im Jahr. Und das lief über deinen Schreibtisch? Bitte? Das lief über deinen Schreibtisch? Ja, genau. 25 genau. Millionen Mark ganz genau, im ganz Jahr. Genau. Ja. Und ich hatte also keine Sorgen über Geld und so weiter. Ich habe mich also Jahr für Jahr so ein bisschen hochgearbeitet. Ja. Hatte also bei dem Unternehmen also auch eine gute, kann man sagen, einen guten Namen. Also eine sehr erfolgreiche Frau in der Firma. Ganz genau, ganz genau. Was ist dann passiert? Das war also im Jahr 2003, Ende 2003. Haben die Geschäftsführer beschlossen, die Firma an ein italienisches Unternehmen zu verkaufen. Mhm. Ja, die haben das Unternehmen verkauft und haben also gesagt, also es passiert überhaupt nichts, euch passiert gar nichts, eure Verträge werden eins zu eins übernommen. Ja. Macht euch keine Gedanken, es geht alles ganz normal weiter. Ihr habt jetzt nur kein deutsches, ihr kriegt also euer Geld aus Italien jetzt. Euer Monatscheck oder euer Gehaltscheck kommt jetzt aus Italien. Mhm. Das lief auch die erste Zeit ganz gut. Und dann, nach zwei Jahren, kam die Firma und sagte, wir verkaufen das Unternehmen, wir machen das Unternehmen hier im ostwestfälischen Raum zu. Aha. Das heißt also, ich stand also von null auf gleich vor der Tür. Vor dem Aus. Und nicht nur du, wahrscheinlich viele andere Kollegen auch. Ja, wir waren also zum Schluss waren ungefähr 60 Mitarbeiter ungefähr noch. Da warst du wie alt? Da war ich schon über 50. Also natürlich, ja klar, du bist jetzt 65. Ja, ja. Ja. Mhm. Das heißt, du hast wirklich 35 Jahre, hast du gerade gesagt, sehr erfolgreich gearbeitet. Natürlich, zum Schluss diese wahnsinnige Verantwortung. Ich hatte überhaupt nichts. Ja. Ich habe meine Kinder, ich habe die nach Australien geschickt, ich habe meinen Enkeln Urlaub spendiert, ich habe alles, also ich konnte also praktisch aus dem Vollen schöpfen, kann man sagen. Und guten, ich habe gedacht, guten naja, Verdienst das geht gehabt, so weiter. Guten Verdienst gehabt, sicher gelebt. Richtig. Und dann von heute auf morgen auf der Straße gestanden. Ganz genau, ganz genau. Das war dann ja, hast du wenigstens eine Abfindung bekommen? Ich hatte, mein Vertrag sah keine Abfindung vor. Aha. Ja, also ich habe meine jährlichen Erhöhungen da gehabt im Gehalt und so weiter. Aber eine Abfindung sah mein Vertrag gar nicht vor. Hast du danach je nochmal irgendwo eine Arbeit bekommen? Ja, pass mal auf, das war also folgendes. Ich habe jetzt erstmal ja, dann geht man zum Arbeitsamt. Mhm. Gut. Also in dem Alter und dann in der Textilbekleidungsindustrie. Kann man eigentlich vergessen. Im Jahr 2003 keine Möglichkeit. Ja. Alles ist aus. In Indien, in Sri Lanka oder in Ceylon oder sonst wo läuft die Textilbekleidungsindustrie. Ja. Du kannst es vergessen. Mhm. Vor allen Dingen, naja, ich habe Bewerbungen geschickt. Ich kenne ja einige, ich kannte ja. Ja. Nach den hat sich denn dennoch etwas ergeben? Ja. Ich habe erstmal das Arbeitslosengeld, ist ein Höchstsatz, kriegte ich ja damals, 2,5 Jahre war das damals noch. Wie lange hast du denn gesucht, bis du was gefunden hast? ich habe gar nichts gefunden. Die haben mir dann vom Arbeitsamt, kriegte ich dann einen Vorschlag, ich sollte in einer Spinnerei in der Ukraine meine Bewerbung abgeben. In der Ukraine, ja, ne? Habe ich gemacht. Ich habe in Deutsch und in Englisch sämtliche Bewerbungen alles abgeschickt, also nie wieder was von gehört, ist klar. Achso, ich dachte, du wärst schon in die Ukraine gegangen. Nein. Meine Kinder haben gesagt, bist du bescheuert, die Russen arbeiten hier und du arbeitest und du willst da in nach Russland gehen, bist du bescheuert, lass das sein. Aber hast du denn dann hier was gefunden noch? Ja, ich habe dann, also dann habe ich den Arbeitslosen das erstmal, in der Zeit habe ich dann zwischendurch, da ich ja so eine praktische Ausbildung habe, ich musste ja damals für meinen Beruf, also eine praktische Ausbildung als Näherin oder als Stepperin, habe ich zu dem Arbeitslosengeld dazu gearbeitet, habe also praktisch so einen Nebenverdienst gehabt, einen kleinen. Ja. Und dann habe ich gesagt, als dann kam irgendwann die Zeit, dann kamen die mit ihren Hartz-IV-Unterlagen an. Sag mir doch mal ganz einfach, Doris, ob du nochmal einen richtigen Job bekommen hast. Natürlich. Ja, was? Ich arbeite jetzt als Küchenhilfe. Ach. Als Küchenhilfe in so einem 3-Sterne-Restaurant hier in Ostwestfalen. Ist gar nicht so schlecht. Ich bin zum Arbeitsamt gesagt, also jetzt mit halt, Hartz IV. Lass mich fragen. Das ist natürlich auch finde ich auch toll von dir, dass du bist ja in eine ganz andere Branche gegangen und machst. Branche, das kann man sagen. Kann ja? man so sagen. Und, ja? und machst jetzt etwas, was auch weit unter deinen Qualifikationen. Ganz genau. Genau. Ganz und, genau. Und wahrscheinlich auch viel weniger Geld verdienst du, als du früher verdient hast. Natürlich, aber ja, es blieb mir nichts anderes übrig. Ich wollte also Hartz IV, da hätte man also Lebensversicherung, alles, was man so hat, hätte man kleineres Auto, man hätte alles. Ja. Offenbaren müssen und so weiter, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Jetzt gehe ich zum Arbeitsamt, habe gesagt, gib mir irgendwas, eine Putzstelle im Altenheim oder irgendwas, gib mir irgendwas. Und haben sie gesagt, ja, wollen Sie in der Gastronomie arbeiten? Ich sage, ja, wieso, habe ich noch nie gemacht, was wollen Sie machen? Da haben die mich da in dieses, eigentlich ein ganz tolles Lokal und ein super Restaurant und ein super Küche. Tolle... Ist eine Küchenhilfe. Ganz du, genau. Jetzt bist du 65, genau. Ist denn nun nicht bald mal Ruhestand angesagt? Nein, ja, mit der Rente ist so eine Sache. Ich hatte 2001 meine Scheidung und da ich ja der Hauptverdiener war in der Familie mit 4 Kindern, mein Ex-Mann, der hat also die Hälfte der Rente schon längst beantragt und läuft schon bei ihm und ich habe gesagt, naja, mit meiner Rente, da komme ich jetzt nicht so ganz klar sozusagen. Du musst noch eine Weile arbeiten, heißt ganz das. Genau, ganz genau. So, Doris, das ist ja nun eine Achterbahn, die da hinter dir liegt. Also, hoch aufgestiegen, tief gefallen und sich aber wieder berappelt, ja, finde ich. Ja, aber das ist ja das Gute daran, das will ich ja den Leuten sagen. Also man kann irgendwas machen, man setzt sich einfach dahin und sagt, wir spüle ich eben Töpfe und spüle ich eben Pfannen, ist doch egal, sozusagen. Finde ich eine gute Botschaft, eine gute Message. Ja, ich habe also, jetzt in der Zwischenzeit habe ich so weit geschafft, dass ich sage, gut, ich habe die Hälfte jetzt der Rente, habe ich jetzt auch und dann mein Nebenverdienst, dann braucht man nicht so viel zu versteuern, das läuft alles so. Wie lange musst du denn noch arbeiten? Ich muss nicht, ich darf arbeiten. Okay, also wie lange hast du es noch vor zu arbeiten? Ja, solange ich gesund bin, ich habe da mein Auskommen und das läuft ganz gut. Und ich habe mich jetzt also an den Küchenjargon, muss man sich, ich bin jetzt seit 5 Jahren, seit 2005 in dieser Küche da. Ja. Ich habe mich da vorgestellt, ich musste einen Tag Probe spülen, wenn man sich das vorstellt. Als Diplom-Ingenieur geht man vormittags um 10 in die Küche und spült Probe. Ja. Das war für mich... Aber Respekt, du hast es gemacht. Ja. Finde ich eine tolle Geschichte von Aufstieg, Fall und sich wieder berappelt haben. Danke dir sehr für den Anruf. Ja, und wünsche dir alles Gute weiterhin, Doris. Ja, danke schön. Tschüss. Die fleißige Doris. Und hier geht's weiter mit dem Norbert. Und Norbert ist 65. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Norbert. Grüß dich. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. So, zu unserem Thema. Ja, zu eurem Thema. Also... Ich bin 65 und ich habe 35 Jahre lang als Travestiekünstler gearbeitet. Als Travestiekünstler? Ja, da war noch der harte Kern, das war noch in den 70er Jahren. In Nachtclubs? Ja, ich bin auf Tournee gegangen, im süddeutschen Bereich, dann auch ins Ausland, Schweiz und Dänemark. Aber ansässig oder zugehörig war ich hier in Hamburg, in einem ganz bekannten Travestie-Kabarett. Und da bist du in diesem Kabarett auch sehr oft aufgetreten? Sehr oft aufgetreten, habe mir auch einen Namen gemacht. Ja. Also, wie war dein Name, wenn ich fragen darf? Ja, den möchte ich eigentlich jetzt Okay, den brauchst du auch gar nicht. Auf jeden Fall lief das damals sehr gut. Es lief sehr gut und es war auch eine sehr turbulente Zeit und in den Ende der 70er Jahre. Also das war alles fantastisch. Gelernt habe ich Textilkaufmann und bin auch zur Travestie-Szene gekommen. Wie alt warst du da? Ja, da war ich so N20. Ne? N20. Und hast dann auch von der Travestie leben können? Konnte ich, ja. Ich meine, es gab damals noch nicht so große Gagen. Sänger hattest du denn so drauf? Was waren deine Rollen? Also ich habe live gearbeitet. Ja. Kommt voraus und gesang. Achso, du hast live gesungen auch? Ja. Nicht nur den Mund bewegt? Nein, und ich habe auch mein eigenes Programm geschrieben. Ah, verstehe. Also das ist dann schon noch ein anderes Kaliber als, ich sag mal, nur in den Mund bewegen. Ja, also keine Parodie, ne? Und welche Lieder hast du so bevorzugt gesungen? Ich habe damals, hatte damals noch ganz hochtrabende Pläne. Da habe ich Sachen von Brel gesungen und also sehr anspruchsvoll gearbeitet auch. Mhm. Und ich habe auch von der Konferenz her sehr zeitbezogen, sehr aktuell gearbeitet. Also bis ins Politische hinein sogar. Ja. Da war ich für bekannt. Ja. Und dann habe ich, Musicals habe ich gesungen. Mhm. Die Zeit der Musicals kam dann ja. Mhm. Und gut. Aber das war so eine Zeit, glaube ich, kann ich mir vorstellen, wo Travestiekünstler noch so ein bisschen was Anstößiges hatte. Paradiesvögel, ja. Paradiesvögel. Heute ist es ja schon eher normal geworden oder das gehört zum Alltag dazu, dass man das mal sieht. Aber das war damals noch was sehr Exotisches. Was sehr Exotisches. Ja. Und man hat auch sehr interessante Leute kennengelernt. Also es kamen ja Gäste rein, da durfte man gar nicht drüber sprechen, dass sie da waren. Mhm. Nicht? Und so weiter. Das muss ja alles noch super diskret behandelt werden, das Thema. Ja. Nee, das war schon super, das war ganz toll. So, das hast du 35 Jahre gemacht. 35 Jahre gemacht, habe mich also, wie gesagt, hochgearbeitet und mir meinen Namen geschaffen. Ja. Und bin und was mich eigentlich an der ganzen Sache wahnsinnig traurig gemacht hat, jetzt ist die wahnsinnige Unzuverlässigkeit und Undankbarkeit. Also, unser Thema heißt ja plötzliches Ende einer Karriere. Ja, ich bin krank geworden, plötzlich über Nacht, hatte ich also sehr, sehr starken Husten bekommen und kriegte keine Luft mehr. Also im Endeffekt hatte ich eine schwere Lungenentzündung. Mhm. Das war am 18. Dezember vor 2 Jahren, das vergesse ich nie. Ja. Und habe mich bis heute nicht mehr davon erholt. Ich habe seitdem auch meine Wohnung nicht mehr verlassen. Ich liege hier an einer Sauerstoffmaschine angeschlossen. Ach so, so meine Wohnung ist zum Gefängnis geworden. So schlimm erkrankt bist du. Ich habe die COTB, ne? COB heißt das ja. Das ist die Abkürzung. Also das heißt Lungenemphysem. Ja. Und so kann man sagen, du hast bis 2007, 2008 noch auf der Bühne gestanden. Ja. Und dann durch diese Erkrankung schlagartig war alles schlagartig. Gut, man hat ja mal Husten, man hat mal Schnupfen, eine Erkältung, das nimmt man dann nicht so für tragisch. Aber daraus hat sich dann rekrutiert, dass ich diese unheilbare Krankheit... Und du hast, Norbert, sagst du, seit 2008 dich nicht mehr aus der Wohnung heraus... Nein, nicht mehr. Weil du es nicht kannst und nicht möchtest? Also erstmal ist eine... ich kann es nicht. Ich habe auch ein paar Mal erlebt, dass ich hier in der Wohnung gefallen bin. Hm. Das durfte ich dann natürlich meinen Pflegern nicht sagen, sonst wäre ich in ein Heim gekommen. Hm. Und ich bin hänge sehr an meiner Wohnung, an mein Zuhause. Du lebst alleine in dieser Wohnung? Ich lebe alleine, ja. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz, ganz zauberhafte Nachbarin, die mir genau gegenüber wohnt. Hm. Die kann von ihrem Fenster sogar zu mir immer rübergucken und die kommt auch ein paar Mal am Tag zu mir und guckt nach dem Rechnen. Und Pfleger kommen auch zu dir? Morgens habe ich, gegen 9 kommen dann verschiedene unterschiedliche mal Pflegerinnen, mal Pfleger. Mhm. Und am Abend so gegen 5:30 nochmal. Ja. Und sonst bin ich hier ganz alleine. Liegst du fast den ganzen Tag? Ja. Aber du kannst zur Not auch ein bisschen in der Wohnung rumgehen. Ich habe jetzt wieder, ich habe einen Rollator. Ja. Und da habe ich dann ein bisschen Halt dran, ne? Ja. Und, und dann zur Toilette, dass ich also... Das geht alleine. Ja, ab und krach, ne? Aber auch immer mit Ängsten verbunden. Verstehe. Aber so duschen und waschen muss dir schon jemand helfen dann? Das machen die dann. Und nun ist das ja eine sehr schwere Erkrankung, die du hast. Kommt da regelmäßig ein Arzt zu dir nach Hause? Ja, das ist auch so eine Sache. Ich habe einen Hausarzt. Das ist ein Internist, der darf nur Blut abnehmen. Und es ist kein Lungenfacharzt. Mhm. Und ich muss mit dieser Krankheit eigentlich zu einem Lungenfacharzt. Könnte man dich dann mit einem Krankentransport nicht dahin fahren? Das hat man gemacht. Aber da war das dann so gewesen, das war jetzt gerade vor ein paar Tagen, dass ich so eine Aufregung hatte, kriegte ich einen Anfall, einen Erstickungsanfall, dass die mich dann gar nicht in die Praxis von dem Lungenfacharzt in die Stadt gefahren haben, sondern gleich ins Krankenhaus. Ach so. Und wie lange warst du im Krankenhaus? 4 Stunden. Und da hat man Blut abgenommen und hat die Werte genommen, also und hat dann zurzeit keine Lungenentzündungswerte festgestellt und hat mich dann wieder nach Hause geschickt. Also ich höre schon daraus, wie du das erzählst, dass dir sehr, sehr viel daran liegt, dass du in deinem Zuhause bist, in deiner Wohnung. Ja, sehr. Das ist deine Heimat und dein Schutz, deine Schutzburg. Ja. Wenn man 35 Jahre so einen ungewöhnlichen Beruf hatte wie du, einen exotischen Beruf, und es ist plötzlich flach gelegt. Von 1000 auf 0 runtergestürzt. Genau. Wie ist das Materielle? Hattest du genug Geld zur Seite gelegt oder bist du jetzt auch verarmt? Ja, also ich lebe von... Jetzt ist die Leitung da weg. Norbert, hallo? Hallo? Jetzt... Wir haben mal wieder eine Computerpanne. Aber einen Anrufer hat der Computer verschont. Schade. Jetzt haben wir mit Norbert nicht weitergesprochen. Vielleicht können wir ihn nochmal versuchen reinzustellen. Ein paar Fragen hätte ich an ihn noch gehabt. Dann machen wir mal weiter mit dem Thorsten. Thorsten ist 29. Hallo Thorsten. Hallo Domian. Thorsten, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, sehr mal durchgekommen zu sein. Ich bin da extremst aufgeregt. Ach Mann, das ist gleich vergessen, sage ich dir. Ja, ich beobachte euch schon seit 99. Unter strenger Beobachtung stehen wir von dir. Ja, auf jeden Fall. So, das Thema ist plötzliches Ende meiner Karriere. Ja, also bei mir ist das alles sehr konfus gelaufen. Also ich fange mal am Anfang an, damit man so ein bisschen Überblick bekommt. Also ich habe meine Ausbildung als Elektriker gemacht und habe dann nach der Ausbildung keine Stellung gefunden und bin nach München, um dort dann eine Anstellung als Verkäufer zu bekommen, was mir dann auch sehr viel Spaß gemacht hat, und habe dann immer nur Jahresverträge bekommen und habe dann von verschiedenen Firmen immer hin und immer weiter hochgearbeitet und war dann schließlich hier in Kerpen ein stellvertretender Shopleiter von so einem Telekom-Shop. Ah ja. Und ja, da habe ich dann auch wieder so einen Jahresvertrag gehabt, das ist auch gut gelaufen. Und dann habe ich auch meine Vertragsverlängerung bekommen, war ich dann stolz, hat man gefeiert. Und nach der Verlängerung, 2 Tage später, habe ich ein Schreiben per Post bekommen, wo eine Aufhebung dieser Verlängerung war, ohne Begründung. Ja, und wieder 2 Tage später ist halt meine Frist abgelaufen, saß ich auf der Straße. Und da wurde die Filiale geschlossen. Und meine Filialleiterin war dann noch 2 Wochen, bis die Filiale aufgelöst worden ist, noch beschäftigt. Die ist auch rausgeflogen. Ja. Insgesamt waren es deutschlandweit 26 Shops, die geschlossen wurden. Ja. Ja, und seitdem bin ich arbeitslos. Wann war das? Ja, das war im Juni letzten Jahres. Im Juni letzten Jahres? Ja. Jetzt stehe ich halt kurz vor Hartz IV. Ja. Und ja, weiß im Prinzip nicht mehr, wie es weitergehen soll. Aber du hast Elektriker gelernt? Ja. Das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Ja, aber das Problem ist, man ist halt so lange aus dem Job raus. Ich habe da auch probiert, nochmal reinzukommen. Es ist überhaupt keine Möglichkeit mehr, weil die Technik halt auch weitergeht. Kann man sich ja nicht irgendwie nachqualifizieren oder auf den neuesten Stand der Technik bringen? Habe ich schon über Ämter und so weiter versucht, aber keine Chance. Weil die suchen sich alle dann, die jetzt frisch aus der Ausbildung sind oder so Leute, aber nicht mehr so alte Hasen wie ich. Der Aufwand wäre zu groß. Ist ja Wahnsinn. Wir reden von einem alten Hasen. Du bist 29 Jahre erst alt. Ja. Also kann man auch sagen, dass du dich da in deinem Bereich so hochgewurstelt hast und einen schönen Job schon hattest? Ja, eigentlich schon. Ich war eigentlich stolz drauf. Und jetzt ist alles zusammengebrochen, weil man die Filialen dicht gemacht hat. Genau. So einfach. Ist es erklärbar, ne? Und das Schlimme ist, dass man halt selber vorher weder Anmerkungen oder irgendwas hatte. Also es ist auch gut gelaufen. Wir hatten viele Stammkunden. Und von jetzt auf gleich. Ich meine, die Kunden waren auch verärgert, dass plötzlich die Anlaufstelle weg war. Es gab null Informationen. Ja, und das andere ist halt, wenn ich jetzt, ich habe über 1000 Bewerbungen geschrieben bis jetzt. Ich wollte gerade fragen, Bewerbungen geschrieben, über 1000 Bewerbungen, das ist ja Wahnsinn. Und alles absagen? Ja, und zu 90% hört man ja heutzutage gar nichts mehr, weil die Firmen sich nicht die Mühe machen, einem noch eine Absage oder so zu geben. Wie beschreib mir das mal, was das so mit deiner Stimmung macht, wenn man von 1000 Bewerbungen entweder nichts hört oder nur Absagen kriegt. Also ich sag mal so, ich habe, wie gesagt, jetzt 1000 Bewerbungen. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch und ansonsten nur Absagen, gar nichts. Man wird immer deprimiert und fühlt sich wertlos in der Gesellschaft. Das glaube ich, dass man irgendwann das Gefühl hat, Mensch, ich bin ja gar nichts mehr wert oder ich kann gar nichts und dass man sich da auch wirklich sehr klein vorkommt und verletzt auch. Ja, sicher. Und man geht natürlich zu allen Stellen, Freunden, Bekannten, die man irgendwie noch hat, hin und sagt, gut, meine Bewerbung habe ich dann irgendwas Falsches gemacht? Liegt es an mir? Schreibe ich irgendwas Falsches? Man sucht natürlich nach Gründen. Warum kriegt man auch nicht mal eine Chance vorzusprechen, um sich irgendwie zu beweisen? Weil mein Problem ist zum Beispiel, ich habe sehr viel gelernt, bin eigentlich ein Arounder, aber alles Learning by Doing. Ich habe das nicht auf dem Blatt Papier durch irgendwelche Zertifikate. Ja, ja. Und das interessiert heute keinen Chef mehr, was man kann. Also dir kann man nicht vorwerfen, du musst ja dann, wenn du 1000 Bewerbungen geschrieben hast, in der letzten Zeit fast täglich damit beschäftigt, mehrere Stunden damit beschäftigt sein, dich zu bewerben. Ja, also ich hab auch probiert, meinen Alltag so zu bestreiten. Also ich bin morgens, klar habe ich länger ausgeschlafen bis 8, 9 Uhr, habe mich vor das Internet gesetzt oder vor die Zeitung, habe mir Stellen rausgesucht, habe da mittags Bewerbungen weggeschickt und so am Tag immer durchschnittlich 2-3 und habe mich immer darum bemüht. Gut, dann hatte man das Wochenende für sich mal was Freizeit genommen, um mal abzuschalten, aber das wird natürlich schwerer, vor allem wenn man, wie ich, durch die verschiedenen Städte, die man durchgezogen ist, dann, weiß ich nicht, Kredite oder sowas aufgenommen hat, um die Umzüge zu bezahlen. Ach so, das heißt, du hast auch noch Schulden. Ja. Wie viel Schulden hast du? Rund 10.000 Euro. 10.000 Euro. Das ist natürlich, wenn man keine Arbeit hat, eine fette Stange Geld. Ja. Das heißt, das sitzt dir auch im Nacken. Ja. Und jeder Tag, der ohne Arbeit vergeht, das schnürt sich die Schlinge mehr zu. Ja, und jetzt habe ich halt Angst kurz vor Hartz IV. Ich habe mich erkundigt, die Wohnung, wo ich jetzt drin wohne alleine, die wird mir nicht übernommen. Das heißt, ich muss mir jetzt auch noch eine neue Wohnung suchen, die irgendwie kleiner ist. Diese Kredite, für was hast du das Geld aufgenommen? Du hast doch in der Zeit ganz gut verdient. Ja, verdient habe ich schon. Ja, was heißt gut? Ich habe nicht unbedingt mehr verdient als woanders, ein Verkäufer auch, nicht wesentlich mehr. Aber ich hatte halt einen Titel und habe mir gedacht, gut, wenn man das jetzt so 2 Jahre als stellvertretender PR-Leiter durchzieht, bekommt man vielleicht mal eine höhere Stelle, wo man ordentlich Geld verdient. Okay, das war halt die Zukunftsplanung, ne? Okay, was hast du für das Geld ausgegeben? Mit dem Geld gemacht? Ja, im Prinzip meine Umzüge finanziert, das Leben irgendwie bestreitet. Weil das Problem ist immer, wenn man umzieht oder wie hier für die Stellung muss ich jetzt schnell eine Wohnung suchen, dann war es nicht die günstigste. Und das ist auch okay, wenn man sich ein bisschen Luxus gönnt und dann will man auch eine neue Couch mal irgendwie haben, wenn man umgezogen ist und läppert sich schnell zusammen das Geld. Das ist mir schon klar. So, was ist jetzt dein Wunsch? Dein Wunsch ist, so schnell wie möglich einen Job zu kriegen. Ja, oder irgendwie eine Chance, sich irgendwie zu beweisen. Ich sag jetzt mal, im Namen Kaisers an der Kasse bin ich mir nicht zu schade für mich, an so eine Kasse zu hocken. Aber da kriege ich dann die Bewertung ja überqualifiziert. Also man hat keine Chance. Ich glaube, in so einer Falle, wie du sie gerade beschrieben hast, sitzen verdammt viele Leute und auch junge Leute, so wie du eben auch ein junger Mann bist. Schwierige Lage, schwierige Situation, weiß ich natürlich auch keinen Rat. Ist ja klar, du wolltest aber deine Geschichte ja auch nur erzählen hier. Genau. Kann ich dir nur von Herzen mein Bestes wünschen und die Daumen drücken, Thorsten. Dass du sehr schnell wieder in Amt und in Arbeit und Brot, wie man so sagt, kommt. Ja. Weil das Schlimme ist, was ich eigentlich finde, was immer traurig ist, Arbeitgeber verlangen von einem Flexibilität, wie ich, dass ich jetzt hier hingezogen bin, in eine fremde Stadt quasi. Dann hat man hier ein Jahr gearbeitet, viel gearbeitet, weil man wollte sich irgendwie beweisen. Hat jetzt nicht so soziale Netze aufgebaut und jetzt hocke ich hier alleine, habe weder eine Partnerin noch irgendwie Freunde. Und das kommt dann auch noch dazu. Und das heißt, man sitzt jetzt hier mit seinen Sorgen und hat im Prinzip noch nicht mal einen zum Quatschen. Verstehe. Dennoch wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Thorsten. Ja. Alles Liebe und alles Gute. Ja, und ich wollte anderen auch nur Mut machen. Also es mag zwar schlimm sein, aber es gibt immer noch was Schlimmeres. Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Alles Liebe, Thorsten. Ja, klar, tschüss. Ciao. Ciao. So, neuer Versuch mit Norbert. Wir waren gerade getrennt. Hallo Norbert. Ja, hallo. Ja, schön, dass du nochmal da bist. Falls, ja, ich fasse mal im Kurs nochmal zusammen für die Leute, die gerade hier zugeschaltet sind. Du bist 65 Jahre alt und hast 35 Jahre als Travestiekünstler gut gearbeitet, warst auf Tournee, hast viele Auftritte in Hamburg gehabt und warst erfolgreich und bist im Jahr 2008 schwerst erkrankt, eine schwere Lungenerkrankung, sodass du nur noch zu Hause bist zurzeit. Meine Frage für dich, die Leitung weggebrochen war. Wie sieht es finanziell aus? Hast du vorgesorgt oder bist du verarmt? Ja, das ist das Schattenbild des schönen Künstlerlebens. Man denkt ja immer, das geht immer alles so weiter. Also leider habe ich da nicht groß vorgesorgt. Ich habe auch noch nicht mit dem Ende gerechnet, dass das so schnell gehen kann, weil ich ja vorhatte, ich wollte noch weiterarbeiten. Ne? Und ich hatte Kollegen, die haben bis 80 noch gearbeitet und live aufgetreten. Aber an sowas denkt man immer nicht, ne? Dass dann aber einmal so ein Schicksalsschlag kommt, dass man dann am Boden liegt. Ne? Von was lebst du denn dann? Ich habe Grundsicherung. Ja. Die habe ich bekommen. Und dann bekomme ich noch ein Pflegegeld durch die Pflegeversicherung. Und naja, Gott. Aber die Wohnung kannst du finanzieren so? Ja, durch die Grundsicherung. Ja. Ich kriege ja auch also die kleine Rente. Und das andere bekomme ich dann ja dazu. In deinen besten Zeiten, Norbert, wenn ich das fragen darf, wie viel Gage hattest du da so im Monat? Naja, da beliefen sich, also früher so in den D-Mark-Zeiten waren es so 150 Mark so am Abend. Das war damals viel Geld. Das war viel Geld, am Abend 150 Mark verdienen. Das war viel Geld. Wenn man das hochrechnet, dann auf den Monat. Dann hat man noch Trinkprozente gehabt, wenn man noch irgendwo eingeladen war, mal zum Piccolo oder zu einer Flasche Champagner, dann bekam man da auch noch Prozente und so. Also insofern hat man nicht schlecht verdient. Nun hast du ja in deinem Berufsleben mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen zu tun gehabt. Oh ja. Und gerade in dieser Szene, Küsschen hier, Küsschen da, alle sind freundlich. Wie viele sind jetzt übrig geblieben? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, eigentlich keiner. Das ist traurig. Eigentlich keiner. Ich habe, ich weiß immer nicht, wie ich das werten soll, aber ich habe das Vertrauen zu den Leuten verloren auch. Die sagen, ja, wenn was ist, ruf uns an. Und wenn man dann anruft, dann haben sie gerade keine Zeit oder das passt nun gerade ganz und gar nicht. Und also ist nee, gar nicht. Das heißt, es gibt keinen besten Freund, beste Freundin. Ich habe zwei Kollegen, aber die sind auch immer schon so verplant, dass sie das nie schaffen, mich dann hier mal zu besuchen. Mhm. Oder sie sagen dann immer, ja, wir kommen vorbei. Und das macht alles meine Nachbarin, fremde Leute. Weil die Nachbarin ist ja nun ein wichtiger Mensch für dich, habe ich gerade schon gehört. Ne? Das ist für mich, also wenn ich die nicht hätte, ich wäre aufgeschmissen. Als deine Krankheit eintrat im Jahr 2008, warst du da solo oder hattest du einen Partner oder eine Partnerin? Ich bin jahrelang hatte ich einen Partner gehabt und bin dann nachher allein geblieben, weil die Partnerschaft ist dann in zwei gegangen, das vertrug sich dann nicht. Mein Freund war Rechtsanwalt und ich dann in dem Bereich, das ging dann nicht. So, jetzt ist die Situation, so wie du sie geschildert hast, ja sehr traurig. Sehr traurig. Wie siehst du jetzt so deine nächste Zukunft, die nächsten Jahre, die nächsten Monate und Jahre? Manchmal habe ich noch ein bisschen Hoffnung, es könnte sich was gesundheitlich verbessern, aber im Endeffekt, ich kriege das ja auch offen gesagt, das will ich ja auch, offen von den Ärzten gesagt. Also ich war ja auch hier in Großhansdorf, das ist die Spezialklinik für Lungenerkrankungen. Das ist also aussichtslos. Das kann höchstens nur schlimmer werden. Also im Endeffekt liege ich hier und warte auf das Ende. Ne? Was machst du den ganzen Tag über? Was ich mache, das ist der Fernseher, das ist meine Freunde und Begleiter, das ist der Fernsehapparat. Deine Sendung nachts, die gucke ich jede Nacht. Und mein Sauerstoffgerät. Und das ist alles. Ja. Zwischendurch kommt das Essen, das Mittagessen, also Essen auf Räder. Ja. Wird dann gebracht, danach richtet sich dann mein Tag auch aus. Ja. Also mir ist eigentlich gar nichts geblieben. Und mein lieber Herr Direktor von früher, der hat es nicht mehr fertig gekriegt, sich überhaupt mal bei mir zu melden oder mal anzurufen, auch wenn es nur eine Floskel wäre, zu sagen, hallo, wie geht's? Und wenn man das so erlebt, wie du es jetzt erlebt hast, ist man da kurz vor zu verbittern? Ganz. Ja, ich habe den Glauben also an die Menschen verloren, kann ich sagen. Das ganze Gros, also das ganze Drumherum, Ich habe die anderen Jahre erlebt, wo es einem gut ging, da hatte man so viele Menschen um sich rum. Mhm. Und aber ich frage dich erstmal, du bist ja ein erfahrener Mann, du hast schon viel erlebt. Auch in den Zeiten, als es dir gut ging, gab es da nicht mehr mal so Gedanken, dass du den Menschen überkritisch warst und dachtest, na, ich bin alleine, wenn ich mal nicht mehr funktioniere? Nee, eigentlich nicht. Nee, hast du so, das drängt man dann weg? Ja, da hatte ich auch gar kein Anlass irgendwie dazu. Das war immer alles toll und war schön und man hat zusammen gefeiert und man ist auch irgendwo hingegangen, man hat was unternommen, man hat irgendwelche Sachen ausgetauscht. Mhm. Viel Abwechslung. Und also das ging dann so unter. Nicht? Also die Idee kam einem gar nicht. Ja, ja. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden von den ganzen Kollegen. Mhm. Ja, das sind vielleicht zwei, wo ich sagen kann, na gut, die machen noch mal was für mich. Mhm. Aber auch dann so mit Ach und Krach, ne? Mit also, tausendmal, man muss betteln, ne? Man kommt sich auch immer vor wie ein Bettler, ne? Und dann zur Abfindung nach 35 Jahren bekam ich dann ja einen Kasten Pralinen für 21,50 Euro. Preis klebte noch dran. Der wurde mir dann über einen Kurier zugestellt. Von dem Club, in dem du mal aufgetreten hast? Ja, 35 Jahre. Das ist schon eine Frechheit, ne? Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den Kasten Pralinen angenommen. Den hättest du wieder zurückgeben müssen. Hätte ich. Da ärgere ich mich heute noch drum. Und dann klebte ein abgerissener Zettel, so ein Schmierzettel, vom Block so abgerissen, alles Gute und Bussi, dein Chefilein, toll. Ja, toll, ja, toll, ja. Und Menschen nichts Arbeit. Mehr gehört, nichts also, mehr. Was ich dir nur wünschen kann, ist, dass zumindest die Krankheit nicht schlimmer wird. Dass es sich ein Tick stabilisiert. Ich hoffe. Auf die Bühne wirst du nicht mehr zurückgehen können. Leider nein. Aber es wäre ja schon sehr viel geholfen, wenn es gesundheitlich einigermaßen stabil bliebe. Oder es würde. Wäre viel wert, ja. Das wäre viel wert, ja. Ja, wirklich. Und dass ich da mal rauskomme, dass man irgendwie mich mal mit dem Rollstuhl irgend sowas, ja, genau. Als der fährt und so, und dass ich den Frühling sehen kann. Ja, ja, ja. Norbert, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ach, ich bedanke mich auch. Das hat mich jetzt sehr bewegt, dein Schicksal. Und ich würde gerne dir anbieten, wenn du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen möchtest, das würde ich nochmal anrufen. Gerne, das ist das lieb. Das machen wir sehr gerne. Das wäre die Anja, die ruft dich gleich an. Das ist lieb. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ebenfalls. Dankeschön. Danke tausendmal. Ne? Auf Wiederhören, Norbert. Viel Erfolg noch für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. So. Unser Thema heute Nacht heißt plötzliches Ende meiner Karriere und ich möchte gerne mit Leuten reden, die in ihrem Beruf, egal in welchem Beruf, schon einen großen oder beachtlichen Erfolg geschafft haben und dann ist etwas Unerwartetes passiert und alles war futsch, alles war kaputt. Vielleicht durch eine Krankheit, wie wir es gerade bei Norbert gehört haben, vielleicht durch einen Todesfall, vielleicht durch eine Ungeschicklichkeit von euch selbst, kann ja auch sein, oder einfach durch Pech. Also plötzliches Ende meiner Karriere, das ist das Thema. Und ich begrüße herzlich den Heinz und Heinz ist 55. Guten Morgen, Heinz. Hallo. Hallo, Heinz. Ja. Was war bei dir los? Also ich bin durch Mobbing aus meinem Beruf ausgeschieden, um es mal ganz freundlich auszudrücken. Was hattest du für einen Beruf? Ich habe 25 Jahre in einer Firma gearbeitet. Muss dazu sagen, ich bin behindert. Ja, was für eine Behinderung hast du? Ich bin von Geburt an behindert, also das heißt, ich bin Spastiker, Epileptiker und ich habe so ein paar Sachen, die ich nicht ausgelassen habe und habe in meiner Firma als ganz kleiner Telefonist angefangen. Als Telefonist? Ja. Ah ja. Und mein ganzes Leben hat mich damit begleitet, dass ich immer nicht hundertprozentig sein musste, sondern 200%, um was zu erreichen. Glaube ich. Um mich ernst zu nehmen, um zu wissen, um den Leuten auch klar zu machen, dass ich was kann. Mhm. Letztendlich habe ich es also bis zum leitenden Angestellten geschafft. Wow, in der Firma? Ja, in der Firma. Das heißt, als Telefonist angefangen und dann als leitender Angestellter auf der Karriereleiter sich nach oben gearbeitet. Richtig. Ich war also immer darauf bedacht, mehr als nur Telefonist zu sein. Mhm. Wie lange hast du dafür gebraucht dann, bis du an der Stelle warst? Ich habe ungefähr 12 Jahre dafür gebraucht. 12 Jahre. Mit sehr viel Fleiß oder hast du dich auch noch gebildet, zusätzlich nachgeschult? Ja, mit sehr viel Fleiß und Ja, also es hatte sich schon damit verändert, dass also am Telefon sich was veränderte. Mhm. Ne? Also die Kunden freuten sich, dass sie plötzlich fröhlich begrüßt wurden, dass man nett am Telefon war, auch wenn es mal stressig zuging und so weiter. Mhm. Aber ich frage mal gerade so, der erste Schritt dann weg vom Telefonisten in eine andere Position ist doch wahrscheinlich vielleicht mit der schwierigste, dass man überhaupt die Vorgesetzten auf die Idee bringt, hier, ich könnte auch noch was anderes machen. Wie hast du das gemacht? Ich habe angefangen, den Disponenten zu unterstützen. Ah ja. Das heißt, ich habe es in die Urlaubsvertretung übernommen und das lief gut. Aha. Und dadurch wurde ich bei der Geschäftsleitung aufmerksam. So, und weil ich dann halt ein bisschen locker und ein bisschen anders gemacht habe. So, dann irgendwann leitender Angestellter. Das heißt, du warst für Verwaltung, Verkauf, Einkauf zuständig? Ja, oder? Ich war für Verkauf zuständig und ich habe Ausschreibungen gemacht, habe also für die Firma eine Menge Geld verdient und ich habe auch nicht schlecht verdient. Ich wollte gerade sagen, hast du natürlich auch einen erheblichen Gehaltssprung gemacht, von anfänglich Telefonist bis hinten dann. So, was ist dann, du sagst, Mobbing ist geschehen. Was genau habe ich darunter zu verstehen in deinem Fall? Also ich habe ja auch eine eigene Sekretärin nachher gehabt, der ich also meine Korrespondenz diktiert habe. Mhm. Und es gab dann also auch Zeiten, wo ich dann noch kurz vor Feierabend Angebote wegkriegen musste. Mhm. Und am nächsten Tag kam dann mein Prokurist an und sagte, was ist das denn hier für ein Brief? Wie soll der denn raus? Sind die Analphabet? Und da habe ich gesagt, den Brief habe ich so nicht geschrieben. Mhm. Und da ist er dann nach Feierabend in meine Korrespondenz rein und hat da irgendwas rumgewurschtelt. Hat die Briefe verfälscht, die du vorher richtig geschrieben hast? Hat er bewusst Fehler reingeschrieben? Richtig. Um dich zu blamieren? Um mich zu blamieren. Und das ist immer grundsätzlich vor meinen Mitarbeitern passiert, damit man mich also auch demütigt. Gut, das kann einmal passieren. Beim zweiten Mal hättest du doch irgendwie vorsichtiger sein können oder dir nochmal eine Kopie zusätzlich irgendwo verstärkt. Der Brief stand bei dem Rechner, in dem Rechner von meiner Sekretärin drin, hatte also mit meinem nichts zu tun. Das heißt, damals war ich noch nicht so fit, um solche Sachen zu sichern. Mhm. Weiß ich nicht, ob man uns dumm gehalten hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es kamen doch sicher dann noch mehrere Sachen vor, oder? Ja, es kam noch besser. Mein Kollege, der mit mir im Büro saß, das war der Disponent, der hat meine Statistik dann gefälscht. Mhm. Und das hat er mal so gemacht, sobald Dienstbesprechung am Montag angesagt war und ich ins Büro kam, dann war meine Statistik plötzlich gefälscht, obwohl ich sie abends noch überprüft hatte. Aber ich musste ja immer eine Prognose abgeben, wie sich der Umsatz entwickelt. Das klingt ja schon fast nach krimineller Energie. Warum haben die das gemacht? Ja, das Problem ist ja, wenn du behindert bist, hast du einen Kündigungsschutz. Ja. Und die haben versucht, mich so klein zu kriegen, dass ich selbst von mir aus kündige. Ach, die wollten dich loswerden. Aber warum wollten sie dich loswerden? Sie haben einfach das Argument ins Feld geführt, dass der Jüngere, also mein Kollege, das besser kann als ich. Mhm. Weil sie mich natürlich zunehmend verunsichert haben. Also, die wollten einen Jüngeren an dem Platz haben, kriegten dich aber nicht los, weil du aufgrund deiner Behinderung nicht kündbar bist. Richtig. Und haben dir dadurch diese ganzen miesen Sachen unterstellt. Und es wurde also insofern schlimmer, sie haben mich von dem Posten abgesetzt und haben mich dann in ein Büro gesetzt und haben mich einen Monat lang nur die Wand anstarren lassen. Wie? Ich hatte nichts offen, nur die Wand anstarren. Du hast gar nichts in dem Büro gearbeitet? Nein. Den ganzen Tag nicht? Nichts, nein. Ich war nur anwesend. Aber da muss doch dann ein Chef die treibende Kraft gewesen sein, ein Vorgesetzter. Unser neuer Chef war die treibende Kraft und mit den Prokuristen war ich früher sehr gut bekannt, also wir waren sehr gute Kollegen und die beiden haben gegen mich dann gemobbt. Du bist jetzt 55 Jahre alt, wie lange bist du aus der Firma raus? Seit 2005, das heißt, ich habe letztendlich, man hat mir dann erst 500 € gekürzt, dann nochmal 2,5%. Und als man mir die 2,5% abgezogen hat, habe ich geklagt vom Arbeitsgericht. Und wie ist das ausgegangen? Ja, ich habe erstens, außer die 500 € habe ich alles wiederbekommen. Mhm. Und ich habe der Firma noch eine Abfindung aus dem Kreuz gedreht. Achso, das heißt, das Arbeitsgericht hat dir Recht gegeben? Richtig. Aber die konnten dich nicht so, dass sie dich wieder auf den Posten zurücksetzen konnten? Nein. Ich habe zum Schluss war ich Pförtner. Hab 8 Stunden am Tag Schranke auf, Schranke zu. Wie viel Abfindung, wenn ich fragen darf, hast du bekommen? So circa 50.000 €. Ja, das ist schon mal eine ganz gute Summe. Ja. Aber ich habe natürlich nie wieder einen Job bekommen. Und was das Schlimmste ist, ich bin heute todkrank dadurch. Seelisch? Nein, ich sitze inzwischen im Rollstuhl. Und ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Ich bin ganz stark depressiv. Ja, das meinte ich gerade mit seelisch erkrankt. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man sowas hinter sich hat. Und körperlich und auch. Körperlich bin ich auch krank. Insofern, ich habe eine Osteoporose, eine seltene Art von Osteoporose. Meine Knochen zerfallen wie Sand. Sieht man, das heißt, kann man da so psychosomatische Zusammenhänge sehen? Oder ist das einfach ein Unglücksfall jetzt, dass du gerade das... Nein. Das hängt damit zusammen, denn kurze Zeit später war ich im Krankenhaus und da war es passiert. Also, obendrein haben die Ärzte noch gefuscht und haben die ganze Sache verschlimmert. Ich glaube natürlich auch, dass viele, viele Menschen, die gemobbt werden in ihren Berufen, dass die erkranken bis hin zu Schwersterkranken. Ja. Das glaube ich. Ich glaube, dass wenn man sowas über einen längeren... Wie lange war der Zeitraum, unter dem du diese Sachen hast erleiden müssen? Das ging ungefähr anderthalb Jahre. Ja gut, wenn man anderthalb Jahre das mitmacht, jeden Tag, dann muss man schon so ein dickes Fell haben, wie nur gar nicht vorstellbar, um das an sich abprallen zu lassen. Wenn man etwas sensibel ist, hattest du denn keinen Verbündeten in dieser Firma? Du brauchst nicht mal sensibel zu sein. Ich war ziemlich stark und ich bin eigentlich ein sehr selbstbewusster Mensch. Mhm. Nur man steht ganz alleine da. Mhm. Ganz alleine. Also es gab keinen Verbündeten? Nein. Konnte man da nicht zum Beispiel die Gewerkschaft einschalten, dass die nein. dir... Warum die nicht? Die hatten nur Angst. Die hatten alle Angst, dass sie ihren Job verlieren. Und wenn sie opponieren, dann, dass es ihnen ähnlich geht wie mir. Mhm. Die waren ja so weit, die wollten mir was ins Auto legen, damit sie mich des Diebstahls bezichtigen konnten, um die Abfindung rumzukommen. Das klingt immer so wahnsinnig, wenn man das so hört. Aber ich glaube, dass unsere Welt und auch unser Land voll von solchen Geschichten ist. Unsere Arbeitswelt voll von solchen Geschichten. Die dringen nur äußerst selten nach draußen. Richtig. Ja. Heinz, das tut mir auch in deinem Fall wirklich sehr, sehr, sehr leid, genau wie bei Norbert gerade. Und ich kann dir jetzt nur erstmal Gesundheit wünschen, dass es zumindest sich nicht so schnell entwickelt, die Erkrankung. Und also ich möchte vielleicht zum Schluss noch was Positives sagen, damit du nicht denkst, dass es mir nur dreckig geht. Ja? Ich habe also inzwischen meine Liebe meines Lebens gefunden. Mhm. Die mir beisteht in allen Situationen, wenn ich mit meinem Rollstuhl irgendwo nicht hinkomme, hilft er mir, wo er nur kann und steht mir bei, wenn es mir ganz schlecht geht oder wenn meine Psyche mal ganz im Eimer ist, dann ist er da und nimmt das mich in den Arm. Das ist auch schon mal ein sehr schöner Aspekt. Und das rettet mich. Super. Heinz, dann wünsche ich alles Liebe und alles Gute dir und deiner Liebe und verabschiede mich jetzt von dir. Vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Alles Liebe. Tschüss, danke schön. Und es geht weiter mit Rosi. Rosi ist 58. Guten Morgen, Rosi. Hallo, Domian. Hallo, Rosi. Ich freue mich, dich auch zu hören hier. Ja. So, auch zu unserem Thema Ende der Karriere. Genau. Also ich bin 58 Jahre. Ich komme aus den neuen Bundesländern. Ich war in meinem Leben nie arbeitslos gewesen. Ich war 18 Jahre glücklich verheiratet und plötzlich hat das Schicksal mich getroffen. Ich habe mich in einen anderen Mann verliebt, habe mich scheiden lassen 1989 und habe einen Mann kennengelernt, der ein eigenes Unternehmen hat. Ja. Dort bin ich mit eingestiegen, als Arbeitskraft mit eingestiegen. Diese Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein großes Unternehmen? Ja, es war mit 10 Mitarbeitern. Ja. Also es war schon groß zu dem Zeitpunkt, Selbstständigkeit. Ja. Handwerker? Also bitte? Ein handwerkliches Unternehmen? Ein handwerkliches Unternehmen war das gewesen. Und ich habe dort die Büroarbeit gemacht. Mhm. Ich habe 2 sehr glückliche Jahre mit diesem Mann gehabt. Mhm. Dann ist dieser Mann schwer erkrankt an Lungenkrebs und ist nach 2 Jahren verstorben. Mhm. Also ich war 2 Jahre glücklich. Mhm. Dann ist dieser Mann verstorben. Und du standst mit der Firma da? Oder? Nicht mit der Firma, ich war nicht verheiratet. Ach so. Oder wir waren nicht verheiratet. Aber ich habe bis zu dem Tag des Todes diesen Mann gepflegt. Ich habe das Unternehmen geleitet mit diesen Mitarbeitern. Mhm. Bin täglich noch nach Berlin gefahren, in die Klinik, bin zur Chemotherapie mit ihm gefahren und. Das heißt, Pflege, ich halte es nochmal fest, du hast ja deinen Freund gepflegt und sich um dich um ihn gekümmert und hast das Unternehmen geleitet. Das Unternehmen geleitet, ja. Es gibt auch zwei Söhne, die dieser Mann hatte, zwei erwachsene Söhne, und die ihr eigenes Unternehmen hatten und sich eigentlich nicht darum gekümmert haben, was im Unternehmen des Vaters passiert war. Und als er dann verstorben war, dann standen die Kinder plötzlich vor meiner Haustür und wollten ja mehr oder weniger mir die Wohnung ausräumen. Der Hintergrund war, dieser Partner, das Einzige, was ich von ihm haben durfte oder konnte oder als Entschädigung, hatte er mir die Lebensversicherung überschrieben. Und das war natürlich den Kindern nicht recht gewesen. Er hatte auch ein Testament hinterlegt. Um welchen Betrag ging es denn da? In diesem Testament stand drin, dass ich, wenn der Sohn, also ein Sohn, sollte die Firma übernehmen. Und in diesem Testament stand drin, wenn ich mich verpflichte, im Todesfall den Sohn zwei Geschäftsjahre zu unterstützen, dass ich ein Drittel des Nettogewinns haben könnte. Um was geht's da so? Was würde man sich da vorstellen? Wie viel Geld wäre das? Na, ich würde sagen, das wäre ungefähr so 100.000 Euro gewesen. 100.000 Euro. Und die Lebensversicherung, die hast du gekriegt? Die Lebensversicherung, die habe ich bekommen. Wie viel? Ich war als Begünstigter eingetragen. Doch die Kinder haben den Todesschein oder diese Sterbeurkunde nicht freigegeben. Und somit habe ich ein halbes Jahr darum kämpfen müssen oder bangen müssen, ob ich dieses Geld bekomme. Aber das hast du dann bekommen? Ich habe es bekommen, ja. Wie viel war das? Das waren 30.000 D-Mark zu dem Zeitpunkt und 20.000 D-Mark. Es war ja D-Mark noch zu dem Zeitpunkt. 20.000 Euro waren noch auf einem, heute gibt es sowas nicht mehr, auf einem Nummernkonto. Also ich habe insgesamt 60.000 D-Mark zu dem Zeitpunkt haben dürfen. So, aber das heißt, du warst nicht mehr in der Firma oder hast du dich darauf eingelassen, dass du noch weiter für und in der Firma arbeitest? Nein, für mich war es so gewesen, dass ich gesagt habe, die Kinder werden so sicher so die Firma leiten, dass es keinen Gewinn gibt. Und ich habe von heute auf morgen, am 1. August 92 ist dieser Partner verstorben, am 15. August ist dieser Partner beerdigt und am 18. August, das war ein Montag gewesen, habe ich mich sofort gekümmert und habe in einem neuen Unternehmen Arbeit gesucht. Das heißt, ich sagte ja, ich komme aus dem Osten und zu der Zeit sind ja hier im Osten Kaufhäuser aus dem Boden geschossen, die Pilze. Also, nun kann man ja sagen, dass du in dieser Firma von deinem damaligen Freund sehr schnell eine große Karriere gemacht hast. Du warst immerhin die Geschäftsführerin dieser Firma. Und das will ich nicht als Karriere sehen. Der Karrieresprung kommt jetzt. Ach so. Ich habe sofort aufgehört und habe sofort ohne irgendwelche Diskussionen diese Firma verlassen und habe, wie ich sagte, in der DDR oder in der ehemaligen DDR sind die Kaufhäuser aus dem Boden geschossen. Ich hatte die Chance, in meiner Stadt in einem Neckermann-Verkaufshaus zu arbeiten, das neu eröffnet wurde, und habe dort, ich will sagen, am Tag mindestens 14 Stunden gearbeitet. Wenn ein Haus eröffnet wird, dann muss eingerichtet werden, dann muss... Und hast da einen richtigen Aufstieg gemacht? Einen richtigen Aufstieg gemacht. Bist du welcher Position? Wie nanntest du dich? Bis zur Position, dass ich Leiter dieses Hauses war. Ah ja. Ich habe dort 92 angefangen als Kontoristin, habe das Büro geleitet. Es waren 16 Mitarbeiter und habe dann so, dass ich 1997 den Aufstieg als Verkaufshausleiterin haben durfte, habe richtig gutes Geld verdient, muss dazu sagen. Eine tolle Entwicklung auch. Was ist denn dann passiert, dass du sagst, es gab ein plötzliches Ende und alles ist zusammengekracht? Dann ist es so gewesen, dass der Mietvertrag dieses Kaufhauses 1991 gemacht, dieser Vertrag wurde über 10 Jahre gemacht. Ich habe richtig gutes Geld verdient. Ich habe einen erwachsenen Sohn und habe dann 2001 war der Mietvertrag von 10 Jahren ausgelaufen und stand dann im Prinzip vor dem Ende. Es wurden alle Mitarbeiter entlassen, aber mein Regionalleiter bot mir an, eine Arbeitsstelle 100 Kilometer von meinem Arbeitsort entfernt. Okay, das wäre ja noch kein... Also dann, was ist passiert, dass die Karriere eingebrochen ist? Das habe ich sofort gemacht, habe dieses alles auf mich genommen, bin jeden Tag 100 Kilometer gefahren, bin dabei krank geworden, wie ich auch von dem Herrn davor hörte. Ich habe in dieser Zeit von 2001 bis 2007 in einem anderen Verkaufshaus auch als Leiterin gearbeitet, in einer Möbelabteilung, und habe 3 tödliche Verkehrsunfälle miterleben müssen, die mich krank gemacht haben. Und aber es muss ja irgendwo dann einen Bruch gegeben 2007 haben. 2007 war der Bruch, dass es alles weniger wurde, dass die Kaufhäuser eben nicht mehr gefragt waren. Und 2007 ich arbeitslos geworden bin. 2007, also da kann man sagen, auch einen tollen Aufstieg in dem Beruf, angefangen damals in dem Handwerksbetrieb, und dann hast du dich selbst so hochgearbeitet und 2007 war Schluss, weil die Häuser pleite gegangen und zugemacht haben. Ja, genau. Und seitdem hast du jetzt keinen neuen Job mehr. Dann war ich richtig krank, psychisch krank, durch diese Verkehrsunfälle, die ich miterleben musste und so weiter. Ich habe dann. Du sagst immer, die Verkehrsunfälle miterleben. Hattest du die Verkehrsunfälle? Nein, ich hatte die nicht, aber ich habe 2 Unfälle gesehen, die vor mir passiert sind. Es ist ein 18-jähriger Junge, der mich überholt hat, ist frontal gegen einen Baum gefahren. Ich war wie erstarrt hinterm Lenkrad. Das musste verarbeitet werden. Ich habe gesehen, wie eine 20-jährige Frau vor mir unter einen LKW gefahren ist und nur noch die Räder von ihrem Auto zu sehen war. Die war auch tödlich verunglückt. Und ich muss sagen, ich bin jeden Tag um 8 Uhr früh losgefahren und war um 21 Uhr zu Hause. Was ich damit sagen wollte, dass ich bis heute keinen Partner wieder gefunden habe. Was machst du denn heute beruflich? Ja, dann war ich 2007 arbeitslos geworden, habe diese Krankheit erstmal auskuriert, psychisch auf Rehabilitation gefahren. Dann habe ich meine Arbeitslosigkeit, so wie es ist, in Anspruch genommen. Also es gab dann diesen Einbruch 2007. Dann bist du arbeitslos geworden, dann gab es die Erkrankung. Bist du denn heute immer noch arbeitslos? Nein. Was machst du heute? Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Es muss niemand Hartz IV beziehen. Für mich kommt das sowieso nicht in Frage. Als ich aus der Firma ausgeschieden bin, habe ich natürlich auch eine hohe Abfindung bekommen. Nämlich? 35.000 Euro. So, was machst du heute? Heute ist es so, dass ich mich in die Erotikbranche begeben habe. Ach, mit 58 Jahren. Was machst du da? Das heißt, ich verkaufe meine Stimme am Telefon. Telefonsex. Richtig. Ah. Und das habe ich mir langsam aufgebaut. Ich habe mich schlau gemacht, habe das in meiner Arbeitslosigkeit erstmal als nebenberuflich gemacht, auf 165 Euro Basis. Du hast jetzt einen guten Grundstock gehabt durch die Abfindung, kann man sagen. Durch dieses Erbe meines Partners, durch diese Versicherung. Ah ja, so. Und, also in Geldnot war ich nie gewesen. Genau, und warst aber dann auch eigeninitiativ und hast gesagt, ich will auf jeden Fall noch was machen und bist jetzt in diese Erotikbranche reingekommen. Ist das lukrativ? Das ist lukrativ, muss ich sagen. Und du machst das von zu Hause aus? Ich mache das von zu Hause aus. Ich liege auf meiner Couch oder ich sitze vor meinem Fernseher. Ich kann auch im Bett sitzen oder im Bett liegen. Du bist 58 in Wirklichkeit. Wie jung gibst du dich aus am Telefon? Ja, das ist das kommt auf den Kunden drauf an, ja. Was die wünschen. Wenn die dich 27 wünschen, dann bist du 27. Ich mache das ab 35, weil ich denke, mit 35 kann man ein anderes Gespräch führen als mit 20. Ja, und von der Stimme her könnte das gut hinkommen, wenn du mir jetzt gesagt hättest, ich bin 35, hätte ich gesagt, okay, bist 35. Man muss natürlich sehr fantasievoll sein, man muss natürlich auch einiges über sich ergehen lassen. Ja. Aber meine Meinung ist, man muss nicht in Hartz IV kommen. Ja. Ich denke, dass nicht jeder dafür die Stimme hat und auch nicht jeder sich artikulieren kann am Telefon. Ja. Aber ich bin von Seelsorger bis hin. Das glaube ich. Das glaube ich. Gut. Bin glücklich, dass ich mein Geld verdiene. Das glaube ich. Also, Rosi, das war eine tolle Geschichte, die du uns erzählt hast. Und du bist eine Frau von großer Eigeninitiative. Respekt. Ich wünsche dir einfach für deine weiteren Sachen auch viel Erfolg. Und ich glaube, dich kann man so schnell nicht unterkriegen. Das glaube ich auch. Ja. Ich danke dir. Was nur traurig dabei ist, dass man wirklich, wenn man sich in die Arbeit reinkniet, dass auch die persönlichen Dinge etwas hinten anstehen. Das glaube ich. Und ich von 1992 bis heute keinen Partner gefunden habe. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass sich das auch noch irgendwie ergibt. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss, Rosi. Tschüssi. Ciao. Ciao. Und weiter geht's mit Vera, die ist 42. Guten Morgen, Vera. Guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo, Vera. Ja, Karriere. Ja, Karriere, genau. Bei mir geht's darum, also heute bin ich 42 und habe bereits mit 26 meine Karriere aufgeben müssen, aufgrund eines ärztlichen Behandlungsfehlers. Was für eine Karriere war das? Ich habe damals gearbeitet in eigentlich dem größten regionalen Zeitungskonzern. Mhm. Darf ich ruhig auch den Namen nennen? Das war die Watz-Gruppe. Mhm. Ja, groß bekannt hier in Nordrhein-Westfalen. Genau, ja. Mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Ja, habe damals als Chefsekretärin da gearbeitet und es war eine interne Stellenausschreibung in die Vorstandsetage. Oh, das ist natürlich ein doller Aufstieg, ne? Genau. Wenn man mit 26 Stunden im Vorstand als Chefsekretärin ist. Ja, und ich hätte da nicht als Sekretärin, sogar als Assistentin in der Vorstandsetage arbeiten können. Wow. Ja, und einen Monat vorher... Lass mich kurz fragen, bevor du weiter erzählst. Was hast du für eine Ausbildung gehabt vorher? Ich habe vorher eine ganz normale Ausbildung gemacht als Buchhalterin. Ach so. Ja, und habe dann interne weitere Ausbildung gemacht. Also du bist aufgefallen intern offensichtlich als sehr engagierte junge Frau und man hat dich intern gefördert. Genau. So kann man sagen. Ja, so kann man sagen. Habe dann damals erstmal in dieser Chefsekretariatsstelle habe ich dann eigenverantwortliche Arbeiten durchführen können. Also das war eigentlich so ein geteilter Job. Mhm. Einmal Sekretariat und eben eigenverantwortliche Sachbearbeitung. Mhm. Und das ging dann wirklich so weit, dass eben die Chefetage auf mich aufmerksam wurde. Und das ist natürlich toll. Ja, so, das aber war dann, toll. War toll, aber dann ist was Schlimmes passiert. Was ist passiert? Ja, einen Monat, bevor ich diese Stelle antreten konnte, das war also alles in trockenen Tüchern, da wurde ich krank. Das war eigentlich eine ganz, ganz banale Sache. Mhm. Ich hatte Darmfisteln, sollte eigentlich nur 2 Wochen im Krankenhaus bleiben. Ja. Eigentlich harmlose Sache, ne? Ja, ganz banal. Mhm. Und der Chefchirurg, das war sogar der Chef damals, der mich da operiert hat, der fand es wahrscheinlich zu banal. Irgendwie war der nachlässig und hat mir bei dieser Operation, die rektal durchgeführt wurde, den Schließmuskel durchtrennt. Mhm. Und seitdem bin ich stuhlinkontinent. Ach. Ja. Also zunächst, es war dann erstmal ein Riesenkampf. Ich war dann natürlich erstmal immer noch, es gab dann ein ruhendes Arbeitsverhältnis, weil die Firma halt immer wieder gehofft hat, ich kann wieder eintreten. Mhm. War aber nicht der Fall und aus diesem ruhenden Arbeitsverhältnis wurde dann, also solange ich befristet erwerbsunfähig war, konnte ich das natürlich aufrechterhalten. Mhm. Und dann wurde nach 3 Jahren oder vielmehr nach der 3. Verlängerung dieser befristeten Erwerbsunfähigkeit wurde die umgewandelt in eine unbefristete. Mhm. Und da musste ich natürlich den Job kündigen und dann wurde er neu besetzt. Mhm. Und dann hatte sich das erledigt. Das heißt, du bist heute auch immer noch inkontinent. Ja. Ja, das hat sich nie geändert. Ich hatte 3... Man nicht wieder nachoperieren? Nee, also ich hatte 3 rekonstruktive Operationen. Das war ganz furchtbar, also teilweise dann sogar, damit das alles abheilen konnte, 2 Jahre einen künstlichen Darmausgang gehabt. Mhm. Und also da war nichts mehr zu machen. Also der Darm. Aber hättest du denn mit diesem künstlichen Darmausgang nicht deinen Job weitermachen können? Das machen viele Leute, arbeiten doch in ihren Jobs mit. Nee, dazu kam halt, weil eben diese Operation, da ist dann auch was schief gelaufen und ich hatte praktisch diesen Schleimhautkopf, der dann praktisch nach außen gestülpt wird, um eben den Darmausgang zu legen, nachdem der zurückverlegt wurde. Was ist Schleimhautkopf? Schleimhautkopf. Ach, Schleimhautkopf. Ja, da hatte ich dann eine Stenose im Darm, und also ganz, ganz furchtbar. Also viele Komplikationen? Mit Darmverschlüssen und allem, also es war ganz furchtbar. Gab es denn einen, hast du diesen Chirurgen angezeigt? Ja. Was ist daraus geworden? 8,5 Jahre lang habe ich geklagt. Und hast du Recht bekommen? Ja, ich habe Recht bekommen. Und gab es ein Schmerzensgeld? Ich habe damals die Ärztekammer, also im Rahmen der Gutachterkommission eingeschaltet. Mhm. Und die haben mir Recht gegeben. Es gab also ein, 23 Seiten langes Pamphlet an Gutachten. Wie hoch war denn das Schmerzensgeld? Wenn du es nicht sagen möchtest, sag's nicht. Dann man kann das eigentlich mit Geld nicht gut machen. Ich wollte sagen, das kann man eigentlich gar nicht mit Geld gut machen. Nein. Und ich kriege ja eine normale Erwerbsunfähigkeitsrente. Mit 26 hatte ich natürlich noch nicht so viel eingezahlt. Wahnsinn, da kannst du nicht von leben, du bist nicht von sterben. Denn nie wieder arbeiten, konntest nie wieder arbeiten gehen. Nee, offiziell nicht mehr. Ja. Heute arbeite ich im Rahmen meiner Möglichkeiten ehrenamtlich. Mhm. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, also ich hätte niemals diese Chance bekommen. Ich habe dann irgendwann meine soziale Ader entdeckt. Ach so, also hat dieser, dieses Schlimme was Gutes gehabt? Ja. Und was machst du ehrenamtlich? Vielleicht sagst du schnell noch, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, ich arbeite in der Betreuung für Kinder von 6 bis 12 in einer Förderschule. Ach so, ah ja. Und das macht mir einen Riesenspaß. Kommst du finanziell über die Runden? Ja, dadurch, dass ich eben auch eine Schadenersatzrente bekomme. Ah, verstehe. Jetzt müssen wir Schluss machen. Es hat mich gefreut, dass wir beide noch haben reden können, Vera. Ja. Alles Gute und viel Erfolg für deine ehrenamtliche Arbeit wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ja. In der Technik heute Nacht Nami Schack. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann mit einer offenen Themensendung wieder. Und ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen unter unserer bekannten Telefonnummer. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.